Gaun BSM. Shooter, Shooter, Kala, Tushik, Chiki, Briki, Iftamke. Was ja, ihr habt letzter Hopper. Shooter, Shooter, Kala, Tushik, Chiki, Briki, Iftamke. Was ja, ihr habt letzter Hopper. Gaun BSM. Shooter, Shooter, Kala, Tushik, Chiki, Briki, Iftamke.